19 Uhr. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten, den Abendkommentar zum Thema »Ist Ulbricht stärker geworden?« und unsere Sendung »Aus der Zone für die Zone«. UN-Generalsekretär U Thant hat die Ansicht vertreten, die Aussichten auf eine Beilegung des Vietnam-Konfliktes seien so lange gering, wie die Vereinigten Staaten ihre Bombenangriffe auf Nordvietnam fortsetzten. Der indonesische Staatspräsident Sukarno hat dem Kongress in Jakarta einen Bericht übergeben, in dem er sein Verhalten während des gescheiterten kommunistischen Putsches vom Herbst 1965 rechtfertigt. Das Dokument soll in Kürze vom Parlament geprüft werden. Im kommunistischen China ist Ministerpräsident Chu Enlai jetzt direkt in die Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Parteigruppen einbezogen worden. Angehörige der Roten Garde beschuldigten den Regierungschef in Peking und Shanghai, er habe den Kampf gegen Staatspräsident Liu Shaoqi und KP-Generalsekretär Deng Xiaoping abschwächen wollen. Chu Enlai hatte zuvor die Rotgardisten aufgefordert, sie sollten ihre Angriffe auf diese beiden Politiker beschränken und ausschließlich die während der Kulturrevolution begangenen Fehler kritisieren. Der Ministerpräsident soll vor allem Außenminister Chen Yi in Schutz genommen haben. Anhänger Chu Enlais haben die gegen ihn gerichteten Plakate in Peking zum größten Teil entfernt. Das KP-Organ Pekinger Volkszeitung meldete heute aus Shanghai, die revolutionären Kräfte in der Stadt hätten eine Loyalitätserklärung an den Parteivorsitzenden Mao Zedong gerichtet. Sie hätten außerdem eine allgemeine Offensive gegen den bürgerlich-reaktionären Kurs begonnen. In Berichten von Reisenden, die heute in Hongkong eintrafen, wurde erneut von Ausschreitungen gesprochen, bei denen es Tote und Verletzte gegeben haben soll. Ein nach Formosa geflüchteter früherer Funktionär der sogenannten Kulturrevolution berichtete, im Nordosten Chinas hätten zahlreiche Rotgardisten versucht, in die Sowjetunion und nach Nordkorea zu fliehen. Sie seien aber vom sowjetischen Militär am Überschreiten der Grenze gehindert und von den Nordkoreanern nach kurzer Zeit zurückgeschickt worden. In der Sowjetunion setzen führende Politiker, darunter Ministerpräsident Kosygin, ihre Reisen durch die Provinz fort, um die Bevölkerung über die jüngsten Ereignisse in China zu unterrichten. Nach Mitteilung der Armeezeitung Roter Stern werden auch die sowjetischen Soldaten in die Aufklärungskampagne einbezogen. Der frühere jugoslawische Vizepräsident Gilas hat die Ansicht geäußert, der chinesische Parteivorsitzende Mao Zedong werde aus dem jetzigen Machtkampf als Sieger hervorgehen. In einem Interview mit der britischen Nachrichtenagentur Reuters verglich Gilas die jüngsten Ereignisse in China mit den Säuberungen Stalins in der Sowjetunion während der 30er Jahre. In Tel Aviv hat ein israelischer Militärsprecher mitgeteilt, von Syrien aus seien heute drei neue Feuerüberfälle auf israelisches Gebiet verübt worden. Nach Angaben des Sprechers schlugen israelische Patrouillen die Angreifer in die Flucht. In Jerusalem erklärte Außenminister Eban, der Friede sei auf die Dauer nur möglich, wenn Syrien keine weiteren Provokationen und Aggressionsakte unternehme.